suche schon seit Stunden, doch dein Telefon bleibt still. Immer besetzt und falsch verbunden, und das, wo ich dir sagen will. Ich würde dich gerne wiedersehen, am liebsten gleich oder sofort. Mit dir an der Ecke stehen, an diesem wundervollen Ort. Und es fällt ein bisschen Regen in dein langes, dunkles Haar. Und wenn ich mal so überlege, waren wir uns noch nie so nah. Und wie aus Zufall würde ich dann einfach deine Hand berühren. Ich weiß nicht wirklich, ob ich's kann, doch was hab ich schon zu verlieren? Eigentlich nichts und wieder nichts, denn das meiste ist verloren. In meiner Brust erbebt's und sticht's, mein kleines Herz ist längst erfroren. Und es fällt ein bisschen Regen in dein langes, dunkles Haar. Und wenn ich mal so überlege, waren wir uns noch nie so nah. Und es fällt ein bisschen Regen und läuft über dein Gesicht. Ich würd dich so gerne küssen, doch du siehst mich einfach nicht. In dein langes, dunkles Haar. Und wenn ich mal so überlege, waren wir uns noch nie so nah. Und es fällt ein bisschen Regen und läuft über dein Gesicht. Ich würd dich so gerne küssen, doch du siehst mich einfach nicht. Und es fällt ein bisschen weh.